Kundgabe 3516. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.08.1945. Glaubenskampf, letzte Phase der Endzeit. Der Gegner Gottes bearbeitet sein Feld mit Erfolg. Er rottet aus, was gut ist, und streut schlechten Samen aus, und das Unkraut überwuchert jedes andere Gewächs. Und so die Zeit der Ernte gekommen ist, werden nur wenige gute Früchte zu bergen sein, und alles Unkraut wird verbrannt werden. Wie oft schon hat Gott dieser Zeit Erwähnung getan und hingewiesen auf die Macht des Satans den Menschen gegenüber. Wie oft schon hat er die Anzeichen kundgetan, unter denen des Satans Wirken erfolgreich sein wird, um die Menschen zu warnen, um sie zu ermahnen, achtsam zu sein, seinen Fallstricken gegenüber. Doch diese Voraussagen bleiben unbeachtet, wie auch seine Gewalt über die Menschen sie nicht aufmerken lässt, in welcher Gefahr sie schweben. Willig geben sie sich seinem Einfluss hin und willig führen sie aus, was er von ihnen verlangt. Lieblose Handlungen, die alles gute Empfinden in ihnen ersticken, die sie reif machen für den Untergang. Es ist die Zeit des Endes, die so lange währet, bis sich die Geister geschieden haben, bis auch die Lauen, Unentschlossenen sich entschieden haben für oben oder für unten. Denn diese Scheidung der Geister muss noch stattfinden. Es müssen sich unzählige Menschen noch klar werden, welchem Geist sie anhangen wollen, denn in vielen Menschen herrscht noch keine Klarheit darüber. Sie sind blind im Geist, sie sprechen den Namen Gottes aus und wähnen sich ihm zugehörig, obwohl ihr Denken und Handeln völlig dessen Geboten widerspricht. Während Einzelne noch nach Erkenntnis ringen, das Böse zu verabscheuen beginnen und noch den Weg finden können zur Wahrheit und zum Leben, wenn sie Abstand nehmen von den Genüssen der Welt, wenn sie ernstlich ihrer Seelen gedenken. Und diese endgültige Scheidung muss die Endzeit noch zu Wege bringen. Und darum wird sie eine Zeit des Schreckens sein, eine Zeit, wo alle Triebe zur Entfaltung kommen, gute und schlechte, doch letztere in Übermacht, so dass das Gute es schwer haben wird, sich zu behaupten. Es wird allen Lastern und Begierden die Tür geöffnet sein, und immer mehr Anhänger wird die Welt finden, durch die der Gegner Gottes locket mit Erfolg. Doch auch Gott rufet die Seinen, und wer seine Stimme vernimmt, der wird ihr auch folgen, weil er sie als die Stimme des Vaters erkennt. Und er gibt den Seinen große Kraft zum Widerstand. Er stärkt die Schwachen, er hilft den Schwachgläubigen, dass sie fest zu glauben vermögen. Er locket und rufet die Unentschlossenen und zeigt ihnen den rechten Weg. Und er nimmt sich aller Menschen an, die ernsthaft streben, gut zu sein und Widerstand zu leisten gegen die schlechten Kräfte, die sie bedrängen. Und die Scheidung der Geister wird stattfinden. Immer klarer wird sich der Gegensatz bemerkbar machen zwischen Gut und Schlecht, zwischen Gott zugewandten und Gott abgewandten Menschen. Denn es wird eine offene Feindschaft einsetzen. Die Schlechten werden vorgehen gegen die Menschen, die Gott anhangen und sie zu vernichten suchen. Und dann ist die letzte Zeit gekommen. Die Endzeit ist in die letzte Phase eingetreten, so wie der Kampf einsetzet gegen die Gläubigen. Dann tritt das Wirken Gottes sichtbar in Erscheinung, auf dass die Seinen diese Zeit überstehen, auf dass sie siegreich aus dem letzten Kampf hervorgehen, der sein Ende findet mit dem Kommen des Herrn in den Wolken, da er die Seinen heimholen wird in sein Reich und Gericht halten wird über die Erde, um selig zu machen, die an ihn glauben, und in Banden zu schlagen, die Anhänger seines Gegners, den er gleichfalls bindet, auf lange Zeit. Amen.